25. Kapitel Freimaurerei und Weltkrieg. Diese Abhandlung geht bereits über den Titel des Buches hinaus und könnte daher weggelassen werden. Der Leser, der den bisherigen Ausführungen Zeile für Zeile gefolgt ist, muss ja von selbst zu dem vernunftgemäßen Schluss gelangen, wenn die Freimaurerei wirklich die Weltrepublik anstrebt, und daran ist nicht zu zweifeln, wenn sie allenthalben zu diesem Zwecke Revolutionen angezettelt hat, und daran ist erst recht nicht zu zweifeln, dann ist sie gewiss auch nicht schuldlos an der ungeheuren, gewaltigsten Revolution, die es jemals gab, nämlich an dem Weltkrieg selbst. Schon die bloße Vermutung spricht dafür, dass ihr Anteil an dieser fürchterlichen Verheerung Europas bei weitem größer ist, als wir arglosen und harmlosen Deutschen von vornherein anzunehmen geneigt sind. Während die pazifistischen Freimaurer das Schlagwort vom Weltfrieden in die Massen schleuderten, trieb die maßgebende französische und englische Freimaurerei eine Politik, die zur Weltrevolution, das heißt in Wirklichkeit zum Weltkrieg, führen musste. Bruder Wilhelm Ohr, der früher Pazifist und Weltbürger war und erst durch den Krieg zu einem volksbewussten Deutschen geworden ist, Bruder Ohr, der die französische Volksseele kennengelernt und geistig erfasst hat wie kaum ein anderer Deutscher vor ihm, sagt ohne Zögern und Bedenken: Das ganze französische Volk ist schuld an der Katastrophe Europas, weil es das deutsche Volk nicht kennenlernen wollte, weil es die in höchst gefährlichen Vorurteilen befangen mit der elsässischen Frage gespielt hat wie ein Kind mit einem Feuerzeug und sich über Sinn und Geist des deutschen Wesens verhängnisvollen Täuschungen hingab. Anschließend daran sagte er noch etwas, was wir besonders festhalten wollen. Die Freimaurerei als eine der großen leitenden Mächte trägt diese Schuld in erster Linie. Bruder Ohr meint, die Freimaurerei hätte aufklärend und versöhnend wirken sollen, sie hätte den schiefen Volksauffassungen entgegentreten und der französischen Großorient besonders hätte ein höchstes Idol, die Gedankenfamilie von 1789, überwinden müssen. Bruder Ohr erblickt also die Schuld der Freimaurer in einem bloßen Unterlassen. Dass dies ein Irrtum ist, wurde bereits im 14. Aufsatz dieses Buches nachgewiesen, worin die Ermordung des österreichischen Thronfolgers aufgrund der übereinstimmenden Aussagen als ein Werk des französischen Großorients dargetan wurde. Aber auch Bruder Ohr muss zugeben, dass die Freimaurer Frankreichs auf den Zusammenbruch des deutschen Staates mit größter Bestimmtheit gerechnet haben. Der gebildete Franzose, sagt Ohr, sah in Deutschland nur einen Koloss auf tönernen Füßen. Was er in allen seinen Zeitungen über Deutschland las, das war ein furchtbarer Gegensatz zwischen dem Imperialismus des Kaisers, der in fieberhafter Macht hier sein Reich erweitern wollte, und der sozialen Revolution. Diese Revolution suchten die Freimaurer Frankreichs klug zu befördern. Zugegeben, dass dies die Durchschnittsmeinung der französischen Maurer gewesen sein mag, so darf man doch nicht übersehen, dass die französische Ordensleitung eine sehr tätige, kraftvolle Politik trieb und dass um das Geheimnis, genauso wie bei früheren Ereignissen, die das unwissende Volk überraschten, doch nur wenige höchst leuchtende Brüder gewusst haben können. Diese aber hatten sicherlich weder Anlass noch Gelegenheit, dem Bruder Ohr das Geheimnis vom 28. Juni 1914 auf die Nase zu binden. Man muss sich nur in die damalige Lage hineinversetzen. Die Freimaurer Frankreichs kannten Österreich, Ungarn und Deutschland doch nur aus den Darstellungen unserer inneren Feinde. Die kannten also bloß die zerstörenden Kräfte, nicht aber die Staatserhaltenden. Ihr Gedankengang mag daher etwa folgender gewesen sein: Mit dem Tode des österreichischen Thronfolgers fallen alle Hemmungen, denn der alte, 84-jährige Kaiser kann unmöglich die Aufregung überleben, der junge Kaiser hingegen ist zu unerfahren und viel zu gutmütig, kurz, Österreich-Ungarn muss zerfallen. Deutschland aber, von allen Seiten umstellt, wird es auf eine kriegerische Kraftprobe dann gar nicht erst ankommen lassen. Die Sozialisten und die zur Republik hinneigenden bürgerlichen Vertreter werden vielmehr mit dem Kaisertum Schluss machen und die Hohenzollern absetzen, um einen Krieg zu verhindern. Die Hoffnung auf eine Revolution seitens der deutschen Arbeitermassen war in ausländischen Freimaurerkreisen eine ganz allgemeine und gelangte bei unzähligen Gelegenheiten zum Ausdruck. Dass dies der Gedankengang und die Leitsätze waren, geht unter anderem auch aus zwei wenig beachteten Tatsachen hervor: aus dem planmäßigen Abziehen des Goldes aus dem Deutschen Reiche seitens der internationalen Geldmächte und aus der Mobilisierung, die in Russland bereits im Vorfrühling von 1914 einsetzte. Mit der Möglichkeit eines großen Krieges dürften wohl alle gerechnet haben, aber bestimmt nicht mit einer vierjährigen Dauer. Um es noch klarer auszudrücken: Die Freimaurer wollten die Weltrevolution der Weltrepublik wegen. Das ist nach ihren eigenen Geständnissen erwiesen. Ein Weltkrieg dagegen erschien ihnen als ein Übel, das sie nicht um seiner selbst willen anstrebten, sondern eher zu vermeiden hofften. Für eine solche Handlungsweise besitzt unser österreichisches Strafrecht einen passenden Ausdruck in dem Begriffe des dolus interrictus, wie er beispielsweise bei Totschlag gefordert wird. Eine Handlung in feindseliger Absicht, wobei ein Mensch ums Leben kommt, aber ohne die Absicht zu töten. Die wissenden Freimaurerfürsten rechneten eben felsenfest mit einer Erhebung der Tschechen, wie sie ihnen von Bruder Kramarsch und Bruder Masaryk in Aussicht gestellt worden war. Sie rechneten mit den Lostrennungsabsichten der Polen, Ruthenen und Südslawen, mit einem Abfall der österreichischen Italiener und der Rumänen in Ungarn. Sie rechneten auf die Hilfe der Sozialdemokraten, die hier wie im Reiche den Krieg verhindern würden. Sie hofften schließlich auf die pazifistischen Tätigkeiten der liberalen Presse in den beiden Kaiserreichen und nicht zuletzt auch auf den Einfluss, den die deutschen Freimaurer auf die Erhaltung des Friedens nehmen würden. Mit einem jedoch haben sie nicht gerechnet. Mit der ungeheuren Erbitterung der Volksmassen über die serbischen Meuchelmörder. Politische Morde gehören bei uns im Vergleich zu den romanischen Staaten denn doch zu den größten Seltenheiten, und so erklärt es sich, dass die Empörung eine ganz allgemeine war und die Kriegserklärung an Serbien als befreiende Tat empfunden wurde, nicht nur unter den Deutschen, sondern auch bei einem Teil der fremdsprachigen Völker Österreich-Ungarns. Für die französischen Freimaurer gab es zwei Hauptgründe, den Krieg zu wollen und zu wagen. Zunächst war es der allgemeine Wunsch aller nicht-deutschen Freimaurer, die tyrannischen Kaisermächte und Autokratien zu vernichten und Republiken an deren Stelle zu setzen. Dann lockte sie noch besonders der Gedanke, Elsass-Lothringen zurückzugewinnen. Wurde doch die Revanche-Idee ganz besonders in den französischen Freimaurerlogen großgezüchtet, gibt es doch dort sogar Logen, die durch ihren bloßen Namen die Idee der Rückeroberung Elsass-Lothringens stets lebendig zu erhalten suchten. Nebenbei bemerkt, sprachen im Elsass kaum 4% Französisch und in Lothringen keine 29%. Und von dem Rechte, Franzosen zu bleiben, machten 1871 bloß etwa 3 vom 100 Gebrauch. Trotzdem betrachteten die Franzosen, oder besser ihre freimaurerische Oberschicht, den Verlust Elsass-Lothringens, das seit uralten Zeiten kerndeutsch war, als ein unerhörtes Unrecht, das wieder gut gemacht werden müsste. Logenbrüder waren es ja auch, welche diese Forderung während des Weltkrieges mit allem Nachdruck in der französischen Kammer vertraten. Und wiederum waren es Logenbrüder, welche die Geheimverträge mit England und Russland schlossen, worin den Franzosen ganz Elsass-Lothringen, das Saarbecken und die Rheingrenze zugesichert wurde. So sagte der frühere Ministerpräsident Bruder Charles de Puy in der französischen Kammer: Ich fordere, dass die französischen Grenzen bis zum Rhein und bis zur Mosel gehen und dass wir einen französischen Statthalter in Koblenz amtieren sehen. Und der ehemalige Ministerpräsident Bruder Ribaud verlangte, dass aus Elsass-Lothringen und dem Saarbecken ein französischer Pufferstaat gemacht werde. Wieder ein anderer französischer Freimaurer, der frühere Ministerpräsident Bruder Briand, forderte in einer Geheimsitzung der französischen Kammer dieselben Gebiete für Frankreich selbst, und zwar wieder bis zur Rheingrenze. Den ganzen Hass der französischen Logengewaltigen fasste derselbe Bruder Briand in einem wahnwitzig klingenden, aber durchaus ernstzunehmenden Worte zusammen: Deutschland und das deutsche Volk sind dem Untergange geweiht.